Und er bestieg ein Schiff, setzte über und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie ihm einen Gelähmten, auf einem Bette ausgestreckt. Und da Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Sei getrost, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich: Dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sagte er: Wozu sinnet ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter? Zu sagen: Deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen: Stehe auf und wandle? Damit ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, hier wendete er sich zu dem Gelähmten: Stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf und ging heim. Da aber die Massen dies sahen, erschraken sie und priesen Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben. Und als Jesus von dort weiterzog, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, mit Namen Matthäus, und sagte zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er zu Tische saß zu Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen bei Jesus und seinen Jüngern. Und da es die Pharisäer sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isset euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Er aber, da er es hörte, sagte er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernet, was es heißt: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Denn nicht Gerechte zu rufen bin ich gekommen, sondern Sünder. Hierauf kommen zu ihm die Jünger Johannes und sagen: Warum fasten wir und die Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sagte zu ihnen: Können denn die Hochzeitleute trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen wird, und dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem ungewalkten Zeuglappen, denn sein Einsatz reißt ab vom Kleide, und es entsteht ein schlimmerer Riss. Auch legt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, oder aber die Schläuche zerreißen, und der Wein fließt aus, und die Schläuche sind hin, sondern neuen Wein legt man in neue Schläuche, so halten sich beide. Während er dieses zu ihnen redete, siehe, da trat ein Oberer herzu, warf sich vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben gestorben, aber komme doch und lege ihr deine Hand auf, so wird sie leben. Und Jesus erhob sich und folgte ihm samt seinen Jüngern, und siehe, da trat eine Frau, die 12 Jahre den Blutfluss hatte, herzu und berührte von hinten die Quaste seines Kleides, denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Kleid anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber kehrte sich um, erblickte sie und sagte: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau ward geheilt von der Stunde an. Und da Jesus in das Haus des Oberen kam und die Flötenbläser sah und die lärmende Menge, sagte er: Tretet ab, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn. Als aber die Menge hinausgetrieben war, trat er ein und fasste sie bei der Hand, und das Mädchen stand auf. Und die Kunde hiervon ging aus in das ganze Land daselbst. Und als Jesus von dort weiterzog, folgten ihm 2 Blinde unter lautem Rufen: Erbarme dich unser, du Sohn Davids. Da er aber ins Haus ging, traten die Blinden zu ihm, und Jesus sagt zu ihnen: Glaubet ihr, dass ich imstande bin, dies zu tun? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. Hierauf berührte er ihre Augen mit den Worten: Nach eurem Glauben geschehe euch, und ihre Augen taten sich auf. Und Jesus fuhr sie an und sagte: Sehet zu, dass es niemand erfahre. Sie aber gingen hinaus und verredeten ihn im ganzen Lande daselbst. Da sie aber hinausgingen, siehe, da brachte man ihm einen stummen Dämonischen. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme, und die Massen verwunderten sich und sprachen: Noch nie ist solches vorgekommen in Israel. Die Pharisäer aber sagten: Durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und Jesus zog umher in allen Städten und Dörfern und lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Da er aber die Massen sahe, erbarmte es ihn ihrer, dass sie misshandelt und preisgegeben waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hierauf sagt er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist reich, der Arbeiter aber sind wenige. So bittet denn den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter hergebe zu seiner Ernte.